soll ich dann einen jeden Gang bereiten frisch? Dass dich das Fieber rüttelt. Frisch! Kein Überbleibsel auf meinem Tisch. Es wär geblieben von gestern die Menge, zumindest für zwei kalte Gänge. Du Eselskopf! Bist du vermessen, soll ich eine Bettlermahlzeit essen? Du acht mir auf meine Mägd und Knecht. Gefallen mir allermaßen nicht recht. Dafür stehst du an oberster Stelle, dass du auf die... Da kommt mein Gesell. Hätten müssen beinahe auf dich warten. Wir wollen jetzt vor das Stadttor gehen und uns dort das Grundstück ansehen, ob es tauglich ist für einen Lustgarten. Hast Fortunati Säckel in der Hand? Dann ist die Sache schon recht bewandt. Bei dir gilt's gewünscht, ist schon getan, du hast's danach, drum steht's dir an. Das ist des Reichen jedermanns Haus. O Herr, dich bitte ich überaus, wollest dich hilfreich meiner erbarmen. Mildtätig beistehen, einem Armen. Ja, wie gesprochen, wir müssen eilen, dürfen uns gar nicht länger verweilen. O jedermann, erbarm dich mein. Kennst du leicht das Gesicht? Ich? Wer soll's sein? O jedermann! Zu dir hebe ich die Hand. Hab auch einst bessere Tage gekannt. War einst dein Nachbar. Haus bei Haus. Dann hab ich müssen weichen draus. Schon gut. Das ist eine Gabe gering. Meinst du? Gott Blut. So reut mich doch das Ding. Davon, mein nachbarlich Bruderteil, so wär ich wieder gesund und heil. Davon. Es ist an dem. Ich knie vor dir, nur diesen Beutel teil mit mir. Nur. Selbig ist besessen als. Hättest 1000 Bettel auf dem Hals, was 1000, 100.000 gleich. Bist allermaßen mächtig reich, teilst du den Beutel auf gleich und gleich. Dir bleiben die Truhen voll im Haus. Hier fließen Zins und Renten zu. Mann, wer heißt dich mein Schrank und Ruhm, mein Zins und Rent in den Mund nehmen? Ich tät mich allerdings schämen. Lass. Mann, da bist du in der Irr. Wenn du meinst, ich könnte ohn Weideln diesen Beutel Geld da mit dir teilen. Das Geld ist gar nicht länger mein. Muss heute noch abgeliefert sein als Kaufschilling für einen Lustgarten. Wenn dieses Geld für den Garten ist, du brauchst für dich nur einen Wink, für einen Beutel hast du 10. Heiß einen anderen bringen, flink, den teil mit mir, bist du ein Christ. Der Nächste, brecht man ihn herbei. Der Beutel, der wäre auch nicht frei. Mein Geld muss für Ranken und Lauf, mit Tod und Teufel, hart sich raufen, weit reichen und auf Zins ausliegen, damit ich soll, was mir zusteht, kriegen. Auch kosten meine Häuser gar viel, Pferd halten, Hund, Hausgesind und was die anderen Dinge sind, die alleweil zur Sache gehören, Lustgärten, Fischteich, Jagdgeheg, das braucht mehr Pfleg als ein Kleinkind. Muss stets daran gebessert sein, kostet alles viel Geld und muss noch viel Geld hinein. Ein reicher Mann ist schnell gesagt, doch unser Eins ist hart geplagt und allerwegen hergenommen. Das ist dir noch nicht zu Sinn kommen. Da läuft sein Heer von weit und breit, mit Anspruch und Bedürftigkeit. Zählt unser Eins nicht der Schritte 3 von hier bis an die nächste Wand, ohne eine allzeit offene Hand. Ist alles schon gut. Nur muss dafür ein Fug und ein Gesetz auch walten und jeglich Teil daran sich halten und achten, genau was ihm gebührt. Da wieder hast du dich verfehlt. Wer all mein Geld und Gut gezählt und ausgeteilt auf jeglichen Christ, der Almosen bedürftig ist, es käme, mein Seel, nicht mehr auf dich als dieser Schilling. Sicherlich. Drum empfang ihn und verweil. Es ist ein gebührend richtig Teil. Dem hast du's geben recht mit Fug. Ja, das weiß Gott. Viel Geld macht klug. Nun wollen wir gehen. Was ist das für eine Muttersohn, den Sie da bringen hergeführt? Die Arme kreuzweis aufgeschnürt? Ah, mich dünkt, das geht an einen Schuldturm werfen. Hätte sich auch mehr in Acht nehmen dürfen. Jetzt muss es bei Wasser und Brot bedenken oder sich an einen Nagel hängen. Ja, Mann, du hast halt ein Reimspiel trieben und Schulden auf Gulden, die reimen gar gut. Hat mancher sein Schuldbuch nicht in der Hut und ist drin vieles in Übel geschrieben. Auf wen geht das? Auf den, der fragt allweil. Bin's nicht bewusst für meinen Teil. Weiß nicht, für wen du mich willst nehmen. In deiner Haut wollte ich mich schämen. Gibst harte Wort mir ohn Gebühr? Dir geht's nicht wohl. Was kann ich dafür? Für harte Stöße sind sanft meine Worte. Wer stößt dich? Du! An einen harten Ort. Das wäre mir seltsam, dass ich so tät und nichts davon in Wissen hätte. Dein Name steht auf einem Schuldschein. Der bringt mich in diesen Kerker hinein. Bei meinem Patron, was geht's mich an? Bist doch derselbige Jedermann, in dessen Namen und Antrag beschehen ist, wieder mich beklagt. Ich wasche in Unschuld meine Hände als einer, der die Sache nicht kennt. Deine Helfershelfer und Werkzeug halt, die tun mir Leibes- und Lebensgewalt. Der Hintermann bist du von der Sache. Das bringt dir zeitlich und ewig Schmach in Grund und Boden, sollst dich schämen. Wer hieß dich Geld auf Zinsen nehmen? Nun hast du den gerechten Lohn. Mein Geld weiß nicht von dir noch mir und kennt kein Ansehen der Person. Verstrichene Zeit, verfallene Tat, gegen die bringt eine Klage. Er höhnt und spottet meiner Not. Da seht ihr einen reichen Mann. Sein Herz weiß nichts von Gottes Gebot, hat 1000 Schuldbrief in seinem Schrein und lässt uns Arme in Not und Bein. Kannst du dich nicht erbarmen hier? Zerreißen ein verflucht Papier, anstatt dass meinen Kindern da der Vater wird in den Turm geschmissen, von dem dir nie kein Leid geschah. Hast du kein Ehr und kein Gewissen, trägst du mit Ruhe der weisen Fluch und denkst nicht an dein eigen Schuldbuch, das du musst vor den Richter bringen, wenn's kommt zu den vier letzten Dingen. Weib, du sprichst, was du schlecht verstehst. Das ist Zeit nicht gewiss. Man hat sich voll und recht bedacht, ehe man die scharfe Klag einbrach. Geld ist wie eine andere Ware. Da sind Verträge und Rechte klar. Wer schimpft sich um die Welt bestellt, wenn's anders herging? Geld ist ein Pfennig, den einen Fleiß, um Gottes Barmherzigkeit. Geld ist nicht so wie andere Ware. Ist ein verflucht und zauberisch Wesen. Wer seine Hand aufträgt danach, nimmt an der Seele Schaden und Schmach, davon er nimmer wird genesen. Du redest als ein rechter Narr. Weiß nicht, wozu ich hier verharre. Gibst vor, du achtest das Geld gering und war dir schier ein göttlich Ding. Nun willst du ihm sein Ansehen rauben. Bist wie der Fuchs mit sauren Trauben. Doch wer so hinterm Rücken schmäht, der findet keinen Glauben für seine Rede. Nimm die Belehrung von mir an. Das war ein weiser und hoher Mann, der uns das Geld ersonnen hat. Dadurch ist unsere gesamte Welt in ein höher Ansehen gestellt und jeder Mensch in seinem Bereich schier einer kleinen Gottheit gleich.